Und mag die Schmeichelei auch noch so plump sein, es wird auch mindestens die Hälfte als Wahrheit geglaubt. Und das gilt für alle Entwicklungsstufen und für alle Schichten der Gesellschaft. Selbst eine Vestalin kann man mit Schmeichelei verführen, von gewöhnlichen Menschen ganz zu schweigen. Ich kann mich nicht ohne Lachen daran erinnern, wie ich einmal eine Dame, die ihrem Mann, ihren Kindern und ihren Tugenden treu ergeben war, verführt habe. Wie amüsant es war und wie wenig Mühe es mich kostete. Die Dame war aber tatsächlich tugendhaft, wenigstens auf ihre Art. Meine ganze Taktik bestand darin, dass ich jeden Augenblick den von ihrer Keuschheit Überwältigten spielte und mich vor ihr in den Staub warf. Ich schmeichelte ihr ruchlos, und kaum hatte ich von ihr einen Händedruck, einen Blick erhascht, erging ich mich in Selbstbezichtigungen, machte mir Vorwürfe, dass ich ihr dies mit Gewalt abgenötigt hätte, dass sie sich gewehrt, sich so heftig gewehrt hätte, dass ich sicher nie etwas bei ihr erreicht hätte, wenn ich nicht so verdorben wäre, dass sie in ihrer Unschuld meine Arglist nicht ahnen könne und unabsichtlich, ohne selbst zu wissen und zu wollen, mir entgegengekommen wäre und dergleichen mehr. Kurz und gut, ich erreichte alles. Meine Dame aber blieb im höchsten Grade überzeugt, dass sie unschuldig und keusch sei und alle Pflichten und Schuldigkeiten erfüllt habe und dass sie nur ganz zufällig zu Fall gekommen sei. Und wie böse wurde sie auf mich, als ich ihr zu guter Letzt erklärte, dass sie meiner aufrichtigen Überzeugung nach, genauso wie ich, Genuss gesucht habe. Auch die arme Marfa Petrowna war schrecklich empfänglich für Schmeichelei. Und wenn ich nur gewollt hätte, so hätte sie sicher ihr ganzes Vermögen noch zu ihren Lebzeiten auf meinen Namen umgeschrieben. Weiß Gott, ich trinke heute viel Champagner und schwatze zu viel. Ich hoffe, Sie werden nicht böse werden, wenn ich jetzt erwähne, dass ich auch bei Avdotja Romanowna dasselbe Resultat zu zeigen begann. Ich war aber dumm und ungeduldig und habe die ganze Sache verdorben. Avdotja Romanowna hatte schon früher einige Male, das eine Mal aber ganz besonders, der Ausdruck meiner Augen missfallen. Glauben Sie das? Mit einem Wort, in meinen Augen verriet sich immer stärker und unvorsichtiger ein gewisses Feuer, das sie schreckte und ihr schließlich verhasst wurde. Die Einzelheiten übergehe ich. Jedenfalls trennten wir uns. Da machte ich wieder eine Dummheit. Ich begann in der gröbsten Weise, diese ganze Moralpropaganda und alle Bekehrungsversuche zu verhöhnen.